Vorsätze von Kurt Tucholsky. Gelesen für LibriVox.org von Robert Steiner. Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich will einen Roman schreiben. Schöne, wahre Menschen sollen auf den Höhen des Lebens wandeln. Auf ihrem offenen Antlitz soll sich die Freiheit widerspiegeln. Nein, ich will ein lyrisches Gedicht schreiben. Meine Seele werde ich auf sammetgrünen Flanellbetten und meine Sorgen werden kreischend von dannen ziehen. Nein, ich will eine Ballade schreiben. Der Held soll auf blumiger Au mit den Riesen kämpfen und wenn die Strahlen des Mondes auf seine schöne Prinzessin fallen, dann... Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich werde meinem Onkel schreiben, dass ich Geld brauche. Ende von Vorsätze. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.